Dank. Margit Dahlke danke ich für Anregungen und die Durchsicht meines Manuskriptes und vor allem dafür, dass sie mir schon zu Anfang unserer Zeit und meines Arbeitslebens die Lebensprinzipien nahegebracht hat, die meine Arbeit wie nichts anderes vertieft und erweitert haben. Veit danke ich für seinen Schwung, seine Impulse, Begeisterung, Kooperationsbereitschaft und Fähigkeit und seine Freundschaft. Rüdiger. Danksagung. Ehrlich, in diesem Buch über Reichtum fällt es mir schwer, einem spezifischen Menschen Dank zu sagen. Gerade nach dem Schreiben und jetzt Sprechen fühle ich eine tiefe Dankbarkeit für alles. Für jeden Menschen, der mein Leben berührte, für die Engel, die Freunde und für die Stinkstiefel. Jeder lehrte und beschenkte mich. Ich bin dankbar für jede Stunde, die hellen und die dunklen. Jede war und ist kostbares Leben. Fülle in allen Schattierungen. Ich danke zutiefst dem Wunder des Lebens, welches uns mit der Fähigkeit erschuf, zu fragen, zu erkennen, zu lieben. Ich danke meinem Verleger Ulrich Erlenspiel und seinem großartigen und geduldigen Team, zum Beispiel Anja Schmidt. Ich habe mich vom ersten Buch an gut bei euch aufgehoben gefühlt, gesehen, gefördert, geschätzt und kompetent begleitet. Ich möchte anerkennen, wie ihr die Herausforderung gemeistert habt, zwei krasse Individualisten wie Rüdiger und mich, die ständig auf Achse sind, so kreativ und konstruktiv zusammenzubringen und aus unserer Verschiedenheit heraus ein so schönes Buch zu zaubern. Ihr steht dabei nicht im Rampenlicht, aber ihr seid für die Geburt eines solchen Werkes genauso wichtig. Ich arbeite wirklich sehr, sehr gern mit euch zusammen. Tausend und ein stiller Dank an meine Liebste, die mir in all den Stunden, wenn ich schreibe, den Rücken frei hält. So dein verrückter Freigeist war und ist für mich der größte Wegweiser in den Reichtum des Lebens. Und Dank an meine Tochter. Dass ich dich so lieben darf, hat mir gezeigt, wie viel Reichtum in mir ist. Jetzt ist es doch etwas mehr geworden und ich höre jetzt lieber auf. Ich danke dir, der oder die du diese Zeilen hörst. Du schenkst mir das Kostbarste, was du hast. Deine Aufmerksamkeit, dein Vertrauen, einen Moment deines Lebens. Ich wünsche dir von Herzen alles Glück und allen Reichtum dieser Welt, außen und innen. Auf Wiederhören bei Audible.